Rauschen die Wipfel und Schauer, als machten zu dieser Stund um die halb versunkenen Mauern die alten Götter die Ruhe.